Erster, dies sind die Menschen aus Juda. König Nebukadnezar brachte sie nach Babylon. Sie waren dort in Gefangenschaft. Jetzt gingen sie zurück nach Jerusalem in Juda. Jeder kehrte in seine Stadt zurück. Zweiter, sie kamen mit Serubabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelja, Mardochai, Bilsan, Mispa, Bigewai, Reum und Bana. Das ist die Zahl der Männer aus Israel. Dritter, von Pareus kamen 2172 Leute. Vierter, von Sephatja kamen 372 Leute. Fünfter, von Ara kamen 775 Leute. Sechster, von Pahatmob, das heißt von Jesua und Job, kamen 2812 Leute. Siebter, von Elam kamen 1254 Leute. Achter, von Sattu kamen 945 Leute. Neunter, von Sakai kamen 760 Leute. Zehnter, von Bani kamen 642 Leute. Elfter, von Bebai kamen 623 Leute. Zwölfter, von Asgard kamen 1222 Leute. Dreizehnter, von Adonikam kamen 666 Leute. Vierzehnter, von Bigewai kamen 2056 Leute. Fünfzehnter, von Adin kamen 454 Leute. Sechzehnter, von Ata, aus der Familie Hiskia, kamen 98 Leute. Siebzehnter, von Bezai kamen 323 Leute. Achtzehnter, von Jora kamen 112 Leute. Neunzehnter, von Hasum kamen 223 Leute. Zwanzigster, aus Gibeon kamen 95 Leute. 21. aus Bethlehem kamen 123 Leute. 22. aus Netopha kamen 56 Leute. 23. aus Anatot kamen 128 Leute. 24. aus Asmavet kamen 42 Leute. 25. aus Kirjat Jerim, Kafira und Berot kamen 743 Leute. 26. aus Rama und Geba kamen 621 Leute. 27. aus Michmas kamen 122 Leute. 28. aus Bethel und Egai kamen 223 Leute. 29. aus Nebo kamen 52 Leute. 30. von Magbis kamen 156 Leute. 31. von dem anderen Elam kamen 1254 Leute. 32. von Harim kamen 320 Leute. 33. aus Lot, Hadid und Ono kamen 725 Leute. 34. aus Jericho kamen 345 Leute. 35. aus Sena kamen 3630 Leute. 36. die Priester waren, von Jedaja, aus dem Haus Jesuas, kamen 973 Leute. 37. von Immer kamen 1052 Leute. 38. von Paschur kamen 1247 Leute. 39. von Harim kamen 1017 Leute. 40. die Leviten waren, von Jesua und Kadmiel, aus der Familie Hodafja, kamen 74 Leute. 41. die Sänger waren, von Asaf kamen 128 Leute. 42. die Torhüter waren, von Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita und Sobai. Zusammen waren es 139 Leute. 43. die Tempeldiener waren, von Ziha, Hasufa, Tabaut. 44. von Keros, Siha, Padong. 45. von Lebana, Hagaba, Akub. 46. von Hagab, Salmai, Hanan. 47. von Giddel, Gaha, Reaya. 48. von Rezin, Nekoda, Gazam. 49. von USA, Pasea, Besai. 50. von Asna, den Moinitern, den Nephisitern. 51. von Bakbuk, Hakufa, Hahur. 52. von Barzelauterisch, Mehida, Hasa. 53. von Barkos. 54. von Hatifa. 55. die Diener von König Salomo waren, von Sotai, Soferet, Pruda. 56. von Jaela, Dakon, Giddel. 57. von Sefatja, Hatil, Pocheret Hatzabim, Ami. 58. alle Tempeldiener und Diener von König Salomo waren zusammen 392 Leute. 59. das sind die Leute, die aus Telmela, Telhasa, Sharub, Adan und Immer kamen. Sie konnten nicht zeigen, ob sie wirklich aus Israel stammten. Sie konnten ihre Familie nicht beweisen. 60. von Delaja, Tobi und Nekoda kamen 652 Leute. 61. von den Priestern waren da, die Familien von Habaya, Hakos und Barzillai. Ein Mann heiratete eine Tochter von Barzillai aus Gilead. Er nahm ihren Namen an. 62. diese Leute suchten ihre Familienlisten. Aber sie fanden sie nicht. Darum durften sie keine Priester sein. 63. der Verwalter sagte ihnen, sie dürften die heiligen Speisen nicht essen. Das war, bis ein Priester mit Urim und Thummim da war. 64. die ganze Gruppe hatte zusammen 42.360 Menschen. 65. ohne ihre Sklaven und Sklavinnen. Es gab 7.337 Sklaven. Dazu kamen 200 Sänger und Sängerinnen. 66. sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere. 67. sie hatten 435 Kamele und 6720 Esel. 68. einige Familienoberhäupter kamen nach Jerusalem zum Tempel des Herrn. Sie gaben freiwillig Geschenke für den Tempel Gottes. Sie wollten den Tempel dort wieder aufbauen. 69. jeder gab, was er konnte, für den Tempel. Sie gaben 61.000 Drachmen Gold und 5.000 Minen Silber. Auch 100 Priestergewänder gaben sie. 70. die Priester, Leviten und einige andere Leute wohnten in ihren Städten. Auch die Sänger, Torhüter und Tempeldiener wohnten dort.